Kundgabe 3521. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.08.1945. Gottes Segen denen, die guten Willens sind. Gesegnet, die eines guten Willens sind, die in mir ihren Vater erkennen von Ewigkeit und die mir zum Wohlgefallen zu leben sich bemühen. Ihnen werde ich stets ein liebevoller Vater sein und mich ihrer Nöte annehmen, sowohl geistig als auch leiblich. Und also werden sie fortschreiten in ihrer Entwicklung, denn nur ihren Willen benötige ich, um sie zu den meinen zählen zu können. Hat dieser sich für mich entschieden, so strebt der Mensch unweigerlich zur Höhe. Er sucht sich zu vervollkommnen. Er sucht den Zusammenschluss mit mir und erreichet auch sicher sein Ziel, weil ich ihn nimmer auslasse, so wie sein Wille mir gilt. Er hat gewissermaßen die Lebensprobe schon bestanden, die darin besteht, dass sein Wille sich entscheiden soll für mich oder für meinen Gegner, so wie er sich bemüht, gut zu sein und zu handeln, so wie er dies im Zusammenleben mit seinem Nächsten zum Ausdruck bringt und also in sich den Liebesfunken entzündet, der nun zur hellen Flamme wird, je mehr er seinen Willen mir zuwendet. Und dann kann er nimmermehr zurücksinken oder der Macht meines Gegners verfallen, denn ich halte ihn. Ich lasse mir nichts mehr entgehen, was der Macht meines Gegners entrinnen will. Er hat sich entschieden für mich und seinen Erdenlebenszweck erfüllt. Und so ich ihn dennoch auf der Erde belasse, so nur zu seinem Besten, damit er seinen Reifegrad erhöhe und als Lichtwesen die Erde verlassen kann, die ihm Gelegenheit genug bietet zur Aufwärtsentwicklung. Ihm will ich die Möglichkeit geben, die Gotteskindschaft zu erwerben. Und darum muss er das Erdenleben ausleben, wenngleich er sich entschieden hat für mich. Doch nun stehe ich ihm mit meiner Liebekraft ständig zur Seite, ihn zur Liebebetätigung anregend, und also segne ich ihn. Und mein Segen bedeutet ständige Hilfe, ständige Gnade und ständige Zufuhr von Kraft zur Höherentwicklung. Und ich segne einen jeden, der guten Willens ist. Ich stehe ihm zur Seite und lasse ihn nimmermehr aus. Ich ziehe ihn zu mir empor, und wer von meiner Liebe erfasst ist, wird sie ewiglich nicht mehr zu entbehren brauchen, weil sie sich nicht verringert, sondern nur vertiefen kann. Und weil sie allen meinen Geschöpfen gilt, die sich mir zuwenden und also meine rechten Kinder sind. Amen.